sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Im linken Medienspiegel im August 2018 wollen wir vom Klima für Extremismus, dem postkolonialen Treibhaus, Ölrazzien, Flüchtlingslagern und dem Wohlfahrtsstaat für Konzerne sprechen. Unsere Sendung muss mal wieder ohne positive Nachrichten auskommen, obwohl es sie gibt, wie die große Beteiligung an den Protesten gegen die rassistische Hetze von CSU und AfD in München oder zum Beispiel das Klimacamp südlich von Leipzig, oder der erfolgreiche Protest von Kleinbauern gegen die Errichtung eines riesigen Gensoja-Anbaugebietes in Mosambik. Eine weltweite Perspektive lohnt sich, auch heute, wo Europa nicht nur optisch durch die dauerscheinende Sonne zu einem braunen und hässlichen Kontinent wird. Nur wir sollten dem mal ins Gesicht sehen, seit mindestens 500 Jahren bietet das Europa der Welt Conquistadores, Hexenverbrennung, Pogrome, Sklaverei, Kolonialismus, Imperialismus, Faschismus, Rassismus und Kapitalismus. Schlechte Nachrichten made in Europe haben Tradition. Also versuchen wir positive, lebenswerte Nachrichten zu produzieren oder zu erzwingen gegen den rechten Mainstream. Und wenn Menschen in anderen Regionen der Welt diese produzieren, ohne dass wir sie erstmal mitkriegen, super. Wie die eben erwähnten Kleinbauern in Mosambik, die ein agroindustrielles Großprojekt der mosambikanischen Regierung und Agromultis aus Brasilien und Japan verhindert haben. Den Artikel können wir nur von unserem Blog verlinken. Sorry. So geht es um die eingangs erwähnten Themen. Wir beginnen nach der Musik mit dem Klima für Extremismus. Wir beginnen die Sendung mit dem Artikel Klima für Extremismus vom 5. August 2018, erschienen bei Telepolis, der Homepage für Netzkultur. Und der Untertitel des Artikels ist, wie die sich immer deutlicher abzeichnende Klimakrise und der rechte Identitäts- und Abschottungswahn ineinandergreifen. Harmlose Bemerkungen über das Wetter, um mal eine kurze Plauderei mit dem Nachbarn einzuleiten, scheinen in diesem Sommer nicht mehr möglich zu sein. Wenn etwa der Tagesspiegel angesichts der extremen Hitzewelle, die weite Teile der Nordhalbkugel erfasst hat, in einem Artikel fragt, was denn da los sei, dann hat das den Beigeschmack des Apokalyptischen. Es sind nicht einfach nur die lokalen Hitzerekorde, die reihenweise aufgestellt werden oder die mörderischen Feuerbrünste die ganze Region verwüsten. Es sind einerseits die lang anhaltenden extremen Temperaturabweichungen, insbesondere im hohen Norden und der Arktis, die charakteristisch sind für dieses extreme Wetterereignis. In Ostsibirien wurden die Durchschnittswerte um 20 Grad überschritten. Das Quecksilber kletterte dort auf 32 Grad Celsius. In Skandinavien brennen nördlich des Polarkreises die Wälder. Am Polarkreis, in Schweden, Norwegen, Finnland, wurden absurde Temperaturrekorde von bis zu 33,5 Grad Celsius registriert. Andererseits ist es eine wahrhaft globale Hitzewelle, die in Europa, Großbritannien, Japan, Kanada und dem Nahen Osten herrschte. Zudem erreicht die Hitze gerade im globalen Süden inzwischen schlicht lebensbedrohliche Ausmaße. Im Iran, im Irak und in Algerien kletterte das Quecksilber zeitweilig auf mehr als 50 Grad Celsius. Schon ab 37 Grad Außentemperatur kann der menschliche Körper die Wärme nicht mehr effizient abgeben. Insbesondere in Wechselwirkung mit einer hohen Luftfeuchtigkeit sind solche Temperaturen jenseits der menschlichen Körpertemperatur über längere Zeiträume schlicht tödlich. Vor allem die extremen Temperaturen in der Arktis können, sollte sich dieses Muster etablieren, mittelfristig katastrophale Folgen für das gesamte Weltklima nach sich ziehen. Zum einen fungiert die Eisdecke der Arktis, die gerade dabei ist, im Sommer größtenteils zu verschwinden, als gigantische Retentionsfläche, die den Treibhauseffekt mindert. Sobald das Sommereis in der Region im Sommer tatsächlich weitgehend abschmilzt, wird sich dieser Kühlschrank des Weltklimas zu dessen Heizung wandeln, da Wasser ein guter Wärmeträger ist. Im arktischen Permafrost und auf dem Grund arktischer Meere lagern aber gigantische Mengen an Treibhausgasen, die in einem solchen Fall durch rapides Abschmelzen unkontrollierbar freigesetzt würden. Die Mengen in der rasch auftauenden Arktis lagernden Treibhausgase übersteigen die bereits im Zuge der Expansion des kapitalistischen Weltsystems historisch freigesetzten CO2-Emissionen. Somit stellt sich akut die Frage, ob inzwischen einer der berüchtigten Kipppunkte des Weltklimasystems überschritten wurde. Hierunter versteht die Klimawissenschaft qualitative Schwellwerte, deren Überschreiten das globale Klimasystem plötzlich in einen qualitativ anderen Zustand umschlagen lässt. Positive Rückkopplungseffekte würden so den Erwärmungsprozess beim Überschreiten der Schwellwerte immer weiter befeuern. Er würde sich jeglicher Kontrolle entziehen. Gerade die Arktis wird als die Region ausgemacht, in der zuerst solche Tipping Points überschritten werden könnten, indem das Sommereis verschwindet oder die grönländischen Gletscher abschmelzen. Klimawandel findet somit, das haben auch klimageschichtliche Forschungen bewiesen, nicht graduell über Jahrhunderte oder Jahrtausende statt, sondern plötzlich, sprunghaft. Langfristige quantitative Veränderungen im globalen Klimasystem, wie der historische Anstieg der CO2-Konzentration im Rahmen der Take-off der kapitalistischen Weltverbrennungsmaschine, führen ab dem Überschreiten entsprechender Schwellwerte oder Kipppunkte zum raschen Umschlag des gesamten Systems in einen anderen Zustand. Die evidente Dialektik des Klimawandels, bei der quantitative Veränderungen zu einem qualitativen Bruch des Gesamtsystems führen, wirkt somit ein evident zivilisationsbedrohendes Potenzial. Das Kapital fungiert einerseits als Klimakiller, da sein Wachstumszwang, die irrationale Tautologie, aus Geld mehr Geld zu machen, die reelle Welt als bloßes Material uferloser Akkumulation abstrakten Reichtums begreift. Diese blinde, globale Dynamik wird durch Produktivitätssteigerungen noch zusätzlich angeheizt, da immer größere Warenmengen zur Akkumulation derselben Wertmasse verkauft werden müssen, sodass im Spätkapitalismus, der an seiner eigenen Produktivität zu ersticken droht, zunehmend für die Müllhalde produziert wird. Vom Sockenpaar bis zum voll verlöteten Apple Unibody Laptop. Der durch die kapitalistische Ressourcenverbrennung, die gerade nicht der Bedürfnisbefriedigung, sondern der uferlosen Akkumulation von Kapital dient, ausgelöste Klimawandel tritt in Krisenzeiten in Wechselwirkung mit der maroden gesellschaftlichen Infrastruktur der spätkapitalistischen Gesellschaften, die im Rahmen von Sparmaßnahmen und Austeritätspolitik buchstäblich kaputtgespart wird. Das ist gerade im deutschen Europa der Fall, das vom ehemaligen Finanzminister Schäuble auf eine rabiate neoliberale Spardiät gesetzt wurde. Dies wird gerade an den verheerenden, mörderischen Waldbränden in Griechenland evident. Griechische Einsatzkräfte beschwerten sich beispielsweise über die unzureichenden Mittel, die ihnen nach Jahren der schäublerischen Sparprogramme in Hellas zur Verfügung stünden. Feuerwehrleute klagten gegenüber dem The Sydney Morning Herald, dass sie aufgrund der Austeritätsmaßnahmen sehr schlecht auf größere Feuer vorbereitet seien. Wir haben über Jahre um mehr Ressourcen gebeten. Wir fragen nach neuen Flugzeugen. Den desaströsen Zustand der kaputtgesparten griechischen Feuerwehr bestätigte in einem Kommentar auch Matt Wrack, Generalsekretär der britischen Feuerwehrgewerkschaft, der bei einer Visite in Hellas die Folgen der Austerität auf die Fähigkeit zur Feuerbekämpfung studierte. Seit 2010 musste Griechenland über mehrere Jahre hinweg die Ausgaben für die Feuerbekämpfung senken, um den Sparsadismus des deutschen Finanzministers zu befriedigen. Durch Lohnkürzung wie auch durch blanken Verzicht auf notwendige Ausrüstung und Material. Von seinem Höchstwert von 663 Millionen Euro im Jahr 2009 schrumpfte der Haushaltsposten auf nur noch 455 Millionen im Krisenjahr 2014. Unter der sozialdemokratischen Syriza-Regierung stiegen die Aufwendungen für den Brandschutz leicht auf 510 Millionen im Haushaltsjahr 2016. Doch dann musste Athen weitere Sparvorgaben umsetzen. Im März 2017 wurden die Aufwendungen für Feuerbekämpfung erneut um 34 Millionen Euro gekürzt. Dabei warnten schon 2010 US-Medien unter Verweis auf griechische Zeitungsberichte davor, dass weitere Haushaltskürzungen in diesem sensiblen Sektor das Risiko verheerender Waldbrände in Griechenland erhöhen. Griechenlands Probleme mit Waldbränden würden durch ökonomische Faktoren verstärkt, warnte auch die Tageszeitung Katimerini, kurz nach dem Beschluss einer abermaligen Sparrunde im Juni 2010. Dies geschehe durch die Reduzierung der Anzahl der Feuerwehrleute, ihre Löhne und die Ausrüstung, die sie benutzen. Eine ähnliche Wechselwirkung aus zunehmend extremen Wetterereignissen und krisenbedingter Zerrüttung der essentiellen gesellschaftlichen Infrastruktur hat auch die letztjährige Feuerkatastrophe in Portugal begünstigt, der 60 Menschen zum Opfer fielen. Diese krisenhaften Tendenzen in Europas brennender Peripherie, exekutiert auch vom damaligen deutschen Finanzminister, können auf den Begriff des Katastrophenkapitalismus gebracht werden. Das Kapital ist bei Klimakatastrophen inzwischen sowohl bei deren Ursache als auch deren Folgen ein Faktor. Während der privatisierungsgeile, deregulierende Neoliberalismus und die krisenbedingte Unterfinanzierung der Infrastruktur die Krisenanfälligkeit der spätkapitalistischen Gesellschaften erhöht, sabotiert der uferlose Wachstumszwang des Kapitals alle Bemühungen um eine substanzielle Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Es handelt sich somit um ein Ineinandergreifen des kapitalgetriebenen Klimawandels, befeuert durch die selbstzweckhafte Wachstumswut der globalen Wirtschaftsmaschine sowie der krisenbedingten Zerrüttung der Infrastruktur der spätkapitalistischen Krisenregionen, die einfach nicht mehr ausreichend finanziert wird. Die zerrütteten, innerlich destabilisierten spätkapitalistischen Gesellschaften werden sich somit mit einem Klimawandel konfrontiert sehen, der viel schneller abläuft als noch vor wenigen Jahren vom Mainstream der Klimawissenschaft prognostiziert. Diese historische Tendenz der Klimawissenschaft, deren pessimistische Prognosen sich regelmäßig als zu optimistisch erweisen, gilt nicht nur für den Anstieg des Meeresspiegels, der laut neuesten Berechnungen doppelt so hoch ausfallen wird wie zuvor angenommen. Und auch diese Prognose ignoriert die Möglichkeit dialektischer Umbrüche im Klimasystem und eines plötzlichen, massiven Anstiegs des Meeresspiegels. Inzwischen werden die Prognosen für den Anstieg der Durchschnittstemperatur munter nach oben korrigiert. Eine in diesem Jahr publizierte Studie geht davon aus, dass die globale Durchschnittstemperatur noch in diesem Jahrhundert um bis zu 4 Grad Celsius ansteigt. Ohne massive Einschränkungen der CO2-Emissionen werde diese apokalyptische Marke irgendwann zwischen 2064 und 2095 überschritten. Die Vorgaben des historischen Klimagipfels von Paris sind längst Makulatur. Was dies bedeuten würde, macht eine schon 2009 vom New Scientist publizierte Prognose offensichtlich. Große Teile unserer spätkapitalistischen Welt könnten nicht mehr bewohnt werden. So furchtbar die sich deutlich abzeichnende Perspektive eines rapiden Meeresspiegelanstiegs ist, sie verblasst angesichts der Aussicht darauf, dass weite Teile der Welt unbewohnbar werden. Schlicht aufgrund der steigenden, bereits jetzt ins Lebensbedrohliche umschlagenden Temperaturen. Ganze Kontinente wie Afrika, weite Teile der Tropen und des Mittleren Ostens, insbesondere der Region um den Persischen Golf, würden durch häufig lebensgefährliche Hitzewellen und auch durch den langsamen Anstieg der Durchschnittstemperatur unbewohnbar. Hunderte Millionen Menschen leben in Regionen, deren Klima bereits jetzt gesundheitsschädlich ist. In wenigen Dekaden, hieß es in dem berühmten Essay The Uninhabitable Earth, werde etwa die massenhafte Pilgerfahrt nach Mekka nicht mehr möglich sein, während in Costa Rica bereits jetzt Feldarbeiter aufgrund der zunehmenden Hitze unter Nierenschäden litten. Und es wird gerade dieser kapitalgemachte Klimawandel sein, der die zukünftigen Flüchtlingsströme aus dem globalen Süden hauptsächlich antreiben wird, wie etliche Studien in den vergangenen Jahren konstatierten. Tatsächlich ist die rasche Erhöhung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre im Zuge der Durchsetzung des Kapitalismus beispiellos. Die Sonnenenergie, die über Jahrmillionen in fossilen Energieträgern gespeichert wurde, ist in einem klimahistorischen Wimpernschlag von der kapitalistischen Mehrwertmaschine freigesetzt worden, um ihren Verwertungsselbstzweck zu prolongieren. Das eigentlich Deprimierende an der Lektüre wissenschaftlich begründeter, zumindest wahrscheinlicher apokalyptischer Prognosen, aber ist die Unfähigkeit der meisten Naturwissenschaftler, aus dem kapitalistischen Gedankengefängnis auszubrechen und überhaupt einen Begriff vom Kapital zu entwickeln. Meistens ist in diesem Zusammenhang die Rede vom großen Wir, vom Menschen an sich, der sich blind sein Grab schaufle. Der jahrelang als Alarmist verschriene James Hansen, der immerhin vor den wirtschaftlichen Interessen warnte, die in Washington in Klimafragen das Sagen haben, ist eine Ausnahme. Die evidente Dialektik des Klimawandels, der sich abzeichnende Umbruch des globalen Klimasystems. Er müsste eigentlich das Kalkül der populistischen neuen Rechten durchkreuzen, das schlicht darauf abzielte, von der Leugnung des Klimawandels politisch und finanziell zu profitieren und darauf zu hoffen, dass die Apokalypse nach dem eigenen Ableben einsetzen möge. Diese rechte Logik des Nach mir die Sintflut blamiert sich gerade an der Realität eines viel schneller, sprunghaft ablaufenden Klimawandels. Die Klimaleugner der neuen Rechten samt ihrer Denkfabriken, Lobbygruppen und ihrer Finanziers aus der fossilen Wirtschaft müssten sich somit in der politischen Defensive befinden. Nicht nur der politische Borderliner Trump, der die Klimaforschung nach Kräften sabotiert, auch die Klimaleugner der AfD stehen nun auch im Hinblick auf ihre Klimapolitik als gefährliche Irre da. Für die deutschen Rechtspopulisten ist CO2 kein Schadstoff, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil allen Lebens, der positive Wirkung auf das Pflanzenwachstum und damit auf die Welternährung entfalte, hieß es im Programmentwurf 2016. Danach folgte der übliche, infantile AfD-Stammtischhumor. Das Stigmatisieren des CO2 als Schadstoff werden wir beenden. Und dennoch befinden sich die spätkapitalistischen Gesellschaften im Zentrum des Weltsystems derzeit in einem absurd anmutenden Identitätswahn, von dem die neue Rechte profitiert, anstatt über die existenzielle Bedrohung durch den Klimawandel zu debattieren. Burka, Minarett, Lederhose und Kruzifix scheinen wichtiger als der sich beschleunigende Anstieg des Meeresspiegels oder die rasant steigenden Temperaturen. Und dennoch hat diese hitzige, die Verrohung des öffentlichen Diskurses befördernde Debatte ihre böse Binnenrationalität. Sie dient der Stigmatisierung, der Exklusion und vor allem der Abschottung im globalen Norden. Die Flüchtlinge müssen weg, weil sie nicht zu uns passen, so das kulturalistische oder rassistische Mantra der neuen Rechten, die damit die ganz konkrete Abschottung der Festung Europa gegenüber Klimaflüchtlingen legitimieren will. Die zunehmende rhetorische Verrohung, die Barbarisierung der öffentlichen Diskussion, in dem schon mal über das Absaufen von Menschen debattiert wird, fungiert als Vorstufe der ganz konkreten Barbarei. Der Weg in die Barbarei zeichnet sich überdeutlich ab. Die Klimaflüchtlinge der kommenden Dekaden, die vor einem buchstäblich tödlichen Klimawandel fliehen werden, sollen an der Flucht gehindert werden. Die notorischen Klimaleugner der neuen Rechten dürften somit vom Klimawandel profitieren, indem sie die krisenbedingte Barbarisierung der Gesellschaften im globalen Norden immer weiter forcieren und die Akzeptanz des Zivilisationsbruchs befördern. Letztendlich sollen die Menschen des globalen Südens dort dem Hitzetod erliegen, anstatt in den Norden zu fliehen. Dies ist die implizite Konsequenz der rechten Abschottungspolitik, die bereits jetzt in Ansätzen ein regelrechtes Outsourcing der Barbarei betreibt. Das ist die Konsequenz eines Extremismus der Mitte, der letztendlich in den Massenmord führt. Es ist der zu monströsen Scheitern verurteilte Versuch, am Bestehenden festzuhalten, das krisenbedingt in Auflösung übergeht. Grenzendicht am Beginn einer Ära des Klimaumbruchs, die ganze Nation auslöschen wird. Dies ist der erste konkrete Schritt in den Genozid an all jenen Menschen, die in den kommenden Dekaden einem tödlichen Klimawandel zu entkommen versuchen werden. Der so erfolgreiche Extremismus der Mitte, den das System in seiner Krise ausschwitzt, speist sich aus dem Verharren im bestehenden, in den etablierten, aber in Auflösung befindlichen Formen kapitalistischer Vergesellschaftung wie Kapital, Markt, Geld, Nationalstaat. Dies macht ihn auch so erfolgreich. Es ist kein Umdenken notwendig. Man verbleibt im eingefahrenen ideologischen Gleis, das immer weiter graduell in die Barbarei führt. Die einfachen Wahrheiten, die aus der Systemlogik in Krisenzeiten erwachsen, führen geradewegs in den Genozid. Konkret bedeutet dies, dass all die überflüssigen Menschenmassen der Peripherie im kommenden Klimakaos verrecken müssen, damit im Norden noch die Illusion einer halbwegs funktionierenden kapitalistischen Gesellschaft aufrechterhalten werden kann. Angesichts dieses Extremismus, der aus der Mitte der kriselnden und angstschwitzenden kapitalistischen Gesellschaften aufsteigt, gibt es de facto nur eine konsequente zivilisatorische Perspektive, die Systemtransformation. Die Überwindung des amoklaufenden kapitalistischen Wachstumszwang, der die konkrete Welt verbrennt, um abstrakten Reichtum zu akkumulieren, ist eine Frage des nackten zivilisatorischen Überlebens. Der identitäre Wahn, der Ausgrenzungsdiskurs der neuen Rechten, müsste einem breiten gesamtgesellschaftlichen Transformationsdiskurs weichen, bei dem postkapitalistische Formen der gesellschaftlichen Reproduktion diskutiert würden. Die technischen und organisatorischen Mittel, den kommenden Klimaumbruch ohne Zivilisationsbruch zu überstehen, sind allemal gegeben. Es gilt, das im Schoß der sterbenden spätkapitalistischen Gesellschaften herangereifte technisch-wissenschaftliche Potenzial von den Fesseln der kapitalistischen Produktionsweise, des uferlosen Verwertungszwangs, des Kapitalverhältnisses zu befreien. Anstatt für die Müllhalde zu produzieren, würden die effizienteste globale Ressourcennutzung und der Aufbau einer globalen Infrastruktur zur Bewältigung des Klimawandels in den Fokus der Reproduktion einer postkapitalistischen Weltgesellschaft rücken. Es wäre die Aufgabe der derzeit in der Defensive sich befindlichen, fortschrittlichen, emanzipatorischen Kräfte, die wissenschaftliche Erkenntnisse der Klimaforschung, die inzwischen oft genug durch politische Interventionen verwässert werden, auf ihren praktischen Nenner zu bringen. Der Kapitalismus muss schnellstmöglich überwunden werden. Das ist eine einfache Frage des Überlebens der menschlichen Zivilisation, die angesichts der evidenten Erkenntnisse und aktuellen Tendenzen auf der Hand liegt. Um es ganz klar zu formulieren, unendliches Wachstum ist in einer endlichen Welt letztendlich tödlich. Dies scheint inzwischen selbst den kapitalistischen Eliten zu denken, unter denen Absetz- und Abkapselungsbemühungen zunehmen. Fazit: Eine globale Anstrengung zur Abwendung der drohenden globalen Klimakatastrophe ist nur bei Überwindung des kapitalistischen Wachstums- und Verwertungszwangs möglich. Dies scheint angesichts des gegenwärtigen politischen Klimas nicht gerade wahrscheinlich, ist aber dennoch buchstäblich überlebensnotwendig. In unserem zweiten Artikel bleiben wir im selben Themenfeld in etwa. Und dieser Artikel ist heute, also am 9.8. in der Taz erschienen. Im postkolonialen Treibhaus. Über die Hitze, die Angst und den Zustand unseres Bewusstseins. Viele spüren in diesem endlos langen Sommer erstmals die Angst. Es ist die Angst, die Grundlagen unseres Lebens könnten sich auf eine Weise ändern, die wir für die nähere Zukunft keineswegs in Betracht gezogen hatten. Mit stummer Gewalt hat der Klimawandel unsere Vorgärten betreten, ein ungebetener Gast, der sich das Recht auf dauerhaften Aufenthalt durch einen Tritt gegen den Gartenzaun genommen hat. Dass die Hitze gerade in diesem Sommer derart auf den Plan tritt, auf unsere schlechten Pläne, hat etwas Alttestamentarisches, als reckte sich eine rächende Faust aus der Sonne, weil wir nicht dafür gesorgt haben, dass sich die Wasser des Meeres für Bedürftige teilten und weil wir Seebrücken nur aus luftigen Metaphern bauen. Schlichter und glaubensferner formuliert, dieser Sommer hält eine Botschaft bereit, nicht nur in Gestalt eines ökologischen Alarmsignals, sondern als eine Hilfe zur Selbsterkenntnis, zur Erkenntnis, was wir sind und haben und wie wir sein müssten, um es zu bewahren. Niemand hungert in diesem Land, wenn tonnenweise toter Fisch aus Gewässern geschaufelt wird. Niemand dürstet, wenn Seen in sich zusammensacken und keine Familie wird auseinandergerissen, wenn Wälder brennen. Wirklich knapp werden nur die Parkplätze in Freibädern und deswegen lagen manchen bereits die Nerven blank. Polizei wurde gerufen, um etwas zu bekämpfen, was wir vielleicht später, wenn es richtig ernst wird, Hitze-Riots nennen werden. In einem überfüllten Bus, dessen Lüftung nicht funktionierte, wären die erregten Schwitzenden kaum mehr bereit, gegenüber den Schwächsten Rücksicht walten zu lassen. Jeder war sich nur noch selbst der Nächste. Eine solche Szene enthält einen mikroskopischen Teil der Botschaft dieses Sommers. Und ich würde mir wünschen, dass viele sie verstehen. Man muss dafür gar nicht so derb sein und den Bus der fehlenden Rücksicht mit einem Schlauchboot auf hoher See vergleichen. Es bedarf nur weniger Grade permanenter Erwärmung und alles, was wir als haltbar und belastbar erachten, kann in Nu zerschellen auch der zivilisatorische Grund, auf dem wir zu stehen glauben. Wer sich in diesem Sommer von der Angst um die Grundlagen unseres Lebens berühren lässt, mag besser nachvollziehen können, wie es passiert, dass Menschen zu Flüchtlingen werden, ohne die Kategorien nördlicher Weltbetrachtung passgenau erfüllen zu können. Klimawandel kann ein Grund zur Flucht sein, obwohl die Geflüchteten keinen Nachweis erbringen können, von der Sonne individuell verfolgt zu werden. Zwischen dem sogenannten Wirtschaftsflüchtling einerseits und dem klassisch-politisch Verfolgten andererseits klafft etwas Großes, Namenloses, all jenes kollektive Schicksal, das aus dem globalen Unrecht resultiert. Die Erwärmung ist ein Gerechtigkeitsthema, denn es handelt sich hier wohl vor allem um weiße Täterschaft. Der Klimawandel hat eine unverkennbar postkoloniale Note. Der Hinweis, was sich durch Chinas Aufstieg ändert, kann nicht davon ablenken, dass für das bereits Geschehene die alten Industriestaaten eine ungleich große Verantwortung tragen. Wir haben schon lange die Grenzen dessen überschritten, was uns zusteht. Solange wir diesen Umstand nicht anerkennen und zur Grundlage all unserer Überlegungen machen, wie wir mit den physischen, geografischen Grenzübertritten anderer umgehen, werden wir keine rationale Haltung zur Migration finden können. Man kann nicht oft genug unterstreichen, dass es hier um Ratio geht, um das Anerkennen von Fakten und um die Konsequenz aus dieser Anerkennung. Die gegenwärtige Konfrontation mit dem Rechtspopulismus ist unter diesem Gesichtspunkt eine tragische Verschwendung von Zeit und Energie. Der Zwang, Umwege einzuschlagen, die wir uns objektiv nicht leisten können. Und es ist ja kein Zufall, dass viele Rechtsautoritäre den Klimawandel ebenso leugnen wie die Notwendigkeit einer zukunftstauglichen Migrationspolitik. Sie versichern ihrer Klientel, es gäbe so etwas wie ein weißes Recht auf nicht zur Kenntnisnahme des Offensichtlichen. Wie wenig wir als eine nördliche oder westliche, jedenfalls wohlhabende Gesellschaft auf der Höhe der globalen Herausforderungen sind, beweisen die disparaten emotionalen Erhitzungen dieser Tage. Der Jahrtausendsommer ist unser Sommer der Debatte über den mangelnden Respekt untereinander. Denn um nichts anderes handelt es sich beim Alltagsrassismus. Wenn er die gebildeten und arrivierten Migranten trifft, die sich nun in großer Zahl bei MeToo äußern, ein Teil der Bewohner unserer sich erwärmenden Hemisphäre wird Respekt verweigert, weil sie keine Ureinwohner aus kalten, grauen Vorzeiten sind. Wer hierzulande als eine Person of Color gegen Rassismus kämpft, mag leicht vergessen, dass er oder sie aufgrund der Beteiligung an der hiesigen Wirtschafts- und Lebensweise zugleich Teil einer globalen weißen Täterschaft ist. Wer die Dinge derart zusammendenkt, sieht, reinweg aus individueller Betroffenheit oder Opferschaft Politik abzuleiten, ist ein Ansatz von begrenzter Reichweite. Wir brauchen eine Vision von Respekt und von Teilen im globalen Maßstab. Es muss die Vision eines machbaren Teilens sein, das prinzipiell akzeptabel ist. Was heißt, jene, die sich dennoch widersetzen, sollten möglichst wenig Gründe finden, in Faschismus zu verfallen. Nur durch ein solches Teilen finden wir Antworten auf die Angst, die in diesen Monaten ihre Hand auf unsere Schultern gelegt hat. Wenn es gelänge, eine Vision globaler Gerechtigkeit mit dem Kampf gegen einheimische Armut und deutsches Lohndumping zu verbinden, wäre dies eine Bewegung des Aufstehens auf der Höhe der Zeit. Der Versuch, Gerechtigkeit national zu definieren, kann nicht gelingen. Das könnte man am Ende dieses Sommers wirklich wissen. Von der Klimakatastrophe kommen wir zu Polizeirazzien und einem Text bei Regensburg Digital, einer Homepage, die vom VVN BDA, der IG Metall Regensburg, Pax Christi und anderen betrieben wird. Bei den Polizeirazzien denken wir nicht an die Razzia in der Hasi, einem Hausprojekt in Halle, dem wir viel Glück wünschen, wo die Polizei angeblich E-Bikes suchte, oder der Razzia in der Schani, einem Hausprojekt in Berlin-Friedrichshain, wegen einem angeblichen Hausfriedensbruch, oder in Dortmund im langen August, wo mit vorgehaltener MP die Polizei einen Server beschlagnahmte. Oder. Es gab sehr viele Durchsuchungen in linken Projekten in der BRD, wie im IKUVU in Greifswald, da ein Burschi seine Schärpe einige Meter entfernt vom IKUVU einen Monat zuvor geklaut bekam, sondern hier geht es um sogenannte Ankerzentren in Bayern. Wir dachten, die kommen jetzt, um uns abzuholen. Razzien in Flüchtlingsunterkünften, Verunsicherung statt Sicherheit. Seit 2017 hat die bayerische Polizei über 200 Razzien in Unterkünften für Geflüchtete durchgeführt. Diese Kontrollen geschehen nicht immer aus einem konkreten Grund oder Verdacht, sondern können an sogenannten gefährlichen Orten anlasslos durchgeführt werden. Diese Begehungen sollen der Sicherheit und der Stärkung des Sicherheitsgefühls dienen. In Regensburg zumindest wurde dieses Ziel nicht erreicht, eher das Gegenteil. Und klar wird dabei auch, Grundrechte gelten für Flüchtlinge nur eingeschränkt. Es war am frühen Morgen des 12. Juni, als ein Großaufgebot von Beamten der Polizeiinspektion Regensburg Süd und der Bereitschaftspolizei in den Gemeinschaftsunterkünften der Plattlinger und Grunewalder Straße Kontrollaktionen durchführte. Dabei wurden die Identitäten aller dort lebenden Menschen überprüft, mehrere Wohnungen durchsucht, mehrere Dutzend Beamtinnen und Beamten waren dabei im Einsatz, begleitet von Polizeihunden. Nach ein paar Stunden war die Aktion beendet. Das Ergebnis? 2 gestohlene Fahrräder im Keller wurden entdeckt, ein paar Kartons mit gefälschten Markenklamotten und einige Kleintiere. Keine Drogen, keine Waffen, keine gefährlichen Gegenstände. Eine Person wurde zwar vorläufig festgenommen, bald danach aber wieder freigelassen. Der Mann war nicht in der Unterkunft gemeldet, sondern war dort lediglich zu Besuch wegen eines Termins bei seinem Anwalt. Fremdschläfer heißt das im Jargon der Polizei. Zu weiteren Vorkommnissen kam es nicht, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung der Polizeiinspektion Regensburg Süd. Integrationsgesetz erlaubt Wohnungsdurchsuchung ohne Verdacht. Die, wenn man so will, Großrazzia in Regensburg steht sinnbildlich für eine bayernweit gängige Praxis. Einzelne Unterkünfte werden mit teils sehr großem Personalaufgebot und oftmals am frühen Morgen durchsucht. 147 solche Begehungen gab es allein im Zeitraum Januar 2017 bis April 2018. Wie aus der Antwort auf eine kleine Anfrage der Landtagsabgeordneten Christine Kamm von den Grünen hervorgeht. In einer früheren Antwort auf eine ähnliche Anfrage Kamms ist sogar von fast 200 verdachtsunabhängigen Kontrollaktionen allein zwischen Januar und September 2017 die Rede. In Regensburg gab es der aktuellen Antwort zufolge vor dem 12. Juni bislang 2 größere Kontrollaktionen, bei denen zwischen 45 und 84 Beamte im Einsatz waren. Dabei werden 2 Festnahmen gelistet, einmal wegen des Verdachts auf Sozialleistungsbetrug, einmal der Vollzug eines bereits bestehenden Haftbefehls. Die vergleichsweise wenigen festgestellten Straftaten angesichts der Dimension der Kontrollaktionen, bei denen insgesamt eine 4-stellige Zahl von Beamten im Einsatz war, verwundert nicht. Konkrete Verdachtsfälle, welche Durchsuchung von Wohnräumen rechtlich gesehen eigentlich vorausgeht, gibt es bei solchen Begehungen in den seltensten Fällen und es braucht sie auch nicht. Die Razzien in den Flüchtlingsunterkünften dürfen seit Januar 2017 ohne jeden Anlass durchgeführt werden. Gesetzliche Grundlage für Begehungen ist die im Bayerischen Integrationsgesetz verfügte Novelle des Polizeiaufgabengesetzes. Asylunterkünfte werden dabei als gefährliche Orte definiert, was der Polizei nunmehr die Identitätsfeststellung und das Eindringen in die Wohnräume von Geflüchteten erlaubt und das ganz ohne Strafverdacht, sprich ohne Grund. Unverletzlichkeit der Wohnung, ein Grundrecht. Die Einstufung von Asylunterkünften als gefährliche Orte und die damit verbundene Befugnis für Polizei und Ordnungskräfte sind juristisch umstritten. So kommt etwa der Nürnberger Jurist Yunus Ziyal zu dem Schluss, dass die erfolgte Ausweitung der Befugnisse im Polizeiaufgabengesetz zur Vornahme von Identitätskontrollen und dem Betreten von Asylbewerberunterkünften nach Artikel 17a Bayerischen Integrationsgesetz unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten höchst problematisch sei. So sei zum einen die Begründung für das Gesetz kritisch zu betrachten. Dort werde von einem Anstieg von Straftaten im Umfeld solcher Unterkünfte ausgegangen. Es würden jedoch weder ausschlaggebende Zahlen vorgelegt noch berücksichtigt, dass sich Straftaten oftmals gegen Geflüchtete richten. Zum anderen sei der Verweis auf Schleierfahndungsbefugnisse, mit dem die Maßnahmen unter anderem begründet werden, juristisch unsauber und vor allem hinsichtlich der Eingriffsintensität der beschlossenen Maßnahme, dem Durchsuchen von Wohnungen, äußerst fragwürdig. In der Tat stellt die Unverletzlichkeit der eigenen Wohnung ein per Grundgesetz geschütztes Gut eines jeden Menschen, ganz gleich ob deutsch oder nicht deutsch, dar. Artikel 13 Grundgesetz besagt schlicht, die Wohnung ist unverletzlich. Dieses Grundrecht darf nur dann eingeschränkt werden, wenn dies richterlich angeordnet wurde bzw. Gefahr im Vollzug ist. Und ja, auch ein Zimmer in einer Gemeinschaftsunterkunft ist eine Wohnung. Sie klopften und sagten, dass jetzt alle kontrolliert werden. Bedenken gegen die bayerische Praxis untermauern auch Schilderungen von Bewohnern der Gemeinschaftsunterkünfte in Regensburg, die von den Durchsuchungen betroffen waren. Alle mussten ihren Ausweis zeigen und nachdem die kontrolliert waren, mussten alle raus aus dem Haus und auf den Hof. Dort standen wir dann, bis die Polizei mit der Durchsuchung fertig war. Eine Frau hatte einen Termin bei einem Frauenarzt, aber sie ließen sie nicht gehen und auch die Kinder kamen zu spät in die Schule. Persönlich bei einer Durchsuchung der eigenen Wohnung anwesend zu sein, stellt ein wichtiges Rechtsgut dar, welches in der Strafprozessordnung geregelt ist. Die Belehrung über die eigenen Rechte war den Einsatzkräften aber laut Aussagen von Bewohnern offenbar nicht so wichtig. Sie klopften und sagten, dass jetzt alle kontrolliert werden. Sie sagten uns nicht mal warum das alles. Wir dachten, die kommen jetzt, um uns abzuholen. In der oben genannten Anfrage Kamps erklärt das bayerische Innenministerium die Ziele, die hinter solchen Kontrollen stehen. Durch derartiges präventiv-polizeiliches Handeln solle zumindest das subjektive Sicherheitsgefühl der Unterkunftsmitarbeiter und Anwohner im Umfeld der Unterkünfte sowie der Bewohner selbst gestärkt werden. Dass dies auch erreicht werde, da ist sich das bayerische Innenministerium sicher, wenngleich man einräumt, dass konkrete Erfolge im Sinne der Verhinderung von Straftaten nicht beziffert werden könnten. Die Kontrollaktion am frühen Morgen des 12. Juni in Regensburg hat bei den Bewohnern eher das Gegenteil zur Folge. Wir schauten aus den Fenstern und sahen die ganze Polizei. Wir dachten, die kommen jetzt, um uns abzuholen. Wir hatten große Angst. Bei einer Frau hat die Polizeiaktion schwerwiegende psychische Folgen. Sie habe panische Angst gehabt, als 5 Beamten ihre Wohnung gestürmt hätten. Infolge einer Panikattacke habe sie 2 Tage lang nicht zur Arbeit gehen können. Psychopharmaka, die sie wegen einer bereits bestehenden Traumatisierung verordnet bekam, mussten nun erhöht werden, wie aus einem Attest hervorgeht, das unserer Redaktion vorliegt. Doch nicht nur die möglichen Gründe und der durch die Durchsuchung hervorgerufene Stress beschäftigen die Bewohner. Die Nachbarn denken jetzt bestimmt, wir sind alle kriminell. Als wir stundenlang auf dem Hof standen, schämten wir uns vor den Nachbarn. Was sollen die denn von uns denken? Die denken bestimmt, wir sind alle kriminell. Eine Bewohnerin aus der Plattlinger Straße äußerte gegenüber unserer Redaktion völliges Unverständnis über die Polizeiaktion. Was wollten die gerade bei uns? Hier leben fast nur Familien mit Kindern. Warum machen die das? Ob und inwieweit sich verfassungsrechtliche Zweifel an der Praxis der Begehung bestätigen, bleibt abzuwarten. SPD und Grüne haben gegen das zugrunde liegende Integrationsgesetz Klage vor dem Bayerischen Verfassungsgericht eingereicht. Ebenso bleibt unklar, inwieweit sich die Sicherheit in geflüchteten Unterkünften durch diese anlasslosen Kontrollen erhöht, beziehungsweise ob es dort generell unsicherer ist als anderswo. Die bisher bei solchen Aktionen festgestellten Straftaten sprechen eher gegen die Annahme von gefährlichen Orten. Ein erhöhtes Sicherheitsgefühl, das erklärte Ziel des bayerischen Innenministeriums, hat sich bei den Bewohnern und einigen befragten Nachbarn der Unterkünfte jedenfalls nicht eingestellt. Thank you. wie Ochi. Also nein, auf Griechisch gibt es seit Mai 2016 als Monatszeitung. Die Ochi will sich kritisch mit Ökonomie und Gesellschaft auseinandersetzen. Die aktuelle August-Ausgabe hat das Thema Angst und hieraus wollen wir euch einen Artikel vorstellen. Dieser heißt Wohlfahrtsstaat für Konzerne. Der Kapitalismus funktioniert nur noch als Tributökonomie. Er muss täglich mit Unsummen subventioniert werden. 8 Männer besitzen heute so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Diese obszöne Konzentration von Reichtum in den Händen weniger wird nicht, wie manche glauben, in erster Linie durch Markterfolge gesichert, sondern vor allem durch den Zugriff privater Kapitaleigner auf staatliche Umverteilungsmechanismen. 3 Strategien sind dabei von besonderer Bedeutung: Subventionen, leistungslose Einkommen aus Eigentumsrechten und Aneignung durch Schulden. Diese Dreifaltigkeit der Tributökonomie wird immer wichtiger, je instabiler die Weltwirtschaft wird, denn sie beschert dauerhafte Geldflüsse auch dann, wenn sich am Markt kaum noch Profite durch den Verkauf von Gütern und Dienstleistungen erzielen lassen. In fast allen Staaten der Erde existiert ein komplexes Subventionsdickicht, durch das private Konzerne mit Steuergeldern kontinuierlich gefördert werden. In den letzten Jahrzehnten ist dieses Subventionsnetz zu einer Art Herz-Lungen-Maschine für den Kapitalismus geworden. Ein Großteil der 500 größten Konzerne der Erde wäre ohne die massive Unterstützung durch Steuergelder längst bankrott. Die Erdöl-, Erdgas- und Kohleindustrie zum Beispiel wird nach Schätzungen der ausgesprochen konservativen Internationalen Energieagentur jedes Jahr mit rund 500 Milliarden Dollar subventioniert. Dabei sind die noch viel größeren Umwelt- und Klimaschäden, die diese Branche verursacht und für die sie bisher praktisch nichts bezahlt, noch nicht mit einberechnet. Die gigantischen Ölsubventionen stützen weltweit auch massiv die krisengeschüttelte Automobilindustrie. Würden die wahren Kosten des Öls auf die Benzinpreise umgelegt, wäre Autofahren für die meisten Menschen unbezahlbar, die Branche breche zusammen. Hinzu kommen Abwrackprämien, Dienstwagenprivilegien, Pendlerpauschalen und vieles mehr. Die Flugzeugbranche produziert den am schnellsten wachsenden Anteil an Treibhausgasen und bezahlt für die daraus folgenden Schäden nichts. Für ihre Infrastruktur, insbesondere den Bau von Flughäfen, kommen fast ausschließlich die Steuerzahler auf. Allein der BER-Flughafen bei Berlin hat bereits 5 Milliarden Euro verschlungen, das Äquivalent von etwa 1 Million Kita-Plätzen. Flugbenzin wird weltweit nicht besteuert. Der Flugverkehr ist außerdem aus den UN-Klimaverhandlungen ausgespart. So gut wie alle Großbanken der USA, Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und vieler anderer Staaten existieren heute nicht mehr, während sie seit 2008 nicht mit Steuergeldern in Billionenhöhe gerettet wurden. Pharma, Rüstung, Chemie und Agroindustrie werden ebenfalls mit Hunderten von Steuermilliarden offen oder versteckt subventioniert. Nicht zuletzt auch dank des weltumspannenden Netzes von Steueroasen, das unsere Regierung nach Kräften protegieren. Diese Liste könnte man noch eine ganze Weile fortsetzen. Sie zeigt, dass die vielbeschworenen freien Märkte eine Fata Morgana sind. Ein sorgsam gepflegter Mythos, der verschleiern soll, dass die Maschinerie der endlosen Geldvermehrung nur noch funktioniert, weil wir sie täglich mit Unsummen aus Steuergeldern subventionieren. Während Staaten rund um die Erde massiv an Ausgaben, vor allem im Sozialbereich, sparen, werden diese Subventionen kaum angetastet, oft sogar ausgebaut. Nun führen Verteidiger dieses Wohlfahrtsstaates für Konzerne ins Feld, es würden dadurch Arbeitsplätze gesichert. Dieses Argument ist unsinnig, weil man mit demselben Geld genauso gut andere, gemeinwohlorientierte Aktivitäten fördern könnte, bei denen pro eingesetzten Euro oft sogar weit mehr Arbeitsplätze entstehen. Etwa im Gesundheitsbereich, dem öffentlichen Verkehr, der Bildung oder der kleinbäuerlichen ökologischen Landwirtschaft. Die Liste zeigt auch, dass die größten Subventionsempfänger zugleich die destruktivsten Branchen der Erde sind. Das bedeutet im Umkehrschluss: Die Streichung dieser Subvention ist ein entscheidender Hebel, um die Spirale der Zerstörung zu stoppen und einen sozial-ökologischen Wandel auf den Weg zu bringen. Denn der Tropf, an dem diese Unternehmen hängen, ist zugleich ihr verwundbarster Punkt. Das Subventionswesen für Konzerne, für ihre Shareholder und Manager ist Teil einer größeren Struktur, die man bisweilen als Sozialismus für Reiche oder Neofeudalismus bezeichnet hat. Den oberen Schichten ist es gelungen, sich ein bedingungsloses Maximaleinkommen zu sichern, das von ihren Leistungen und Verfehlungen weitgehend entkoppelt ist. Die staatliche Gabenökonomie für Konzerne und Superreiche verbindet sich dabei mit dynastischen Strukturen, in denen Macht und Reichtum wie einst beim Adel durch die Geburt vererbt werden. Dazu gehört auch, dass ein immer größerer Teil des Kapitals gar nicht durch Produktion und Verkauf von Waren und Dienstleistungen vermehrt wird, sondern durch das, was man in der Ökonomie Renten nennt. Rente bedeutet hier nicht Altersversorgung, sondern ein Einkommen aus Gebühren für die Nutzung von Land, Wohneigentum oder aus geistigen Eigentumsrechten, zum Beispiel Patenten. Entscheidend ist, dass Kapitalbesitzer hier gar nichts produzieren und dann verkaufen, sondern allein aus dem Rechtstitel auf ein Eigentum ein Einkommen generieren. In deutschen Großstädten wie Hamburg, Berlin oder München müssen die Menschen im Schnitt etwa die Hälfte ihres Einkommens für Miete zahlen. Nur ein Bruchteil davon kann als Gebühr für Baukosten, Instandhaltung und Dienstleistungen aufgefasst werden. Immobilienkonzerne wie Deutsche Wohnen oder Vonovia besitzen Hunderttausende von Wohnungen in Deutschland und erzielen damit Milliarden Renditen. Die Konzentration des Wohneigentums ist ein zentrales Mittel, um einen gewaltigen Geldfluss von der Unter- und Mittelschicht in Richtung der großen Vermögen aufrechtzuerhalten, der so gut wie nichts mit der Produktion und dem Verkauf von Gütern und Dienstleistungen zu tun hat. Ähnlich wie einst die Adelsprivilegien verleiht hier der bloße Eigentumstitel umfassende Rechte auf Tributzahlung. In dieser Perspektive ist der Kampf für ein Recht auf Stadt und gegen Zwangsräumung eine wichtige Keimzelle für eine andere ökonomische Ordnung, sowie seit biblischen Zeiten der Kampf um eine gerechte Landverteilung. Und wie es in der Epoche der Französischen Revolution um eine Abschaffung der Adelsprivilegien ging, so gilt es heute, das moderne Tributsystem des Geldadels aufzubrechen und die Städte den Menschen zurückzugeben, die sie bewohnen. Die Überführung privater Wohnungsgesellschaften in die Hände von nicht profitorientierten Genossenschaften und kommunalen Betrieben wäre ein erster Schritt. Das Grundgesetz bietet dem wahrhaft revolutionären Artikel 15 erstaunliche Möglichkeiten zur Umwidmung von Privat in Gemeineigentum. Tribut ist eine Abgabe, die ein besiegtes Volk dem Sieger zu erbringen hat. Sich nicht zu unterwerfen bedeutet, den Anspruch auf Tribut zurückzuweisen. Dabei steht heute der vermeintlich unbesiegbare Gegner bei näherem Hinsehen auf tönernen Füßen. Das globale Tributsystem funktioniert nur, weil gewählte Regierungen unsere Steuergelder über unzählige offene und versteckte Wege in die Hände des Reichsten 1% kanalisieren und uns am Ende einreden, das Ganze beruhe auf Markterfolgen. Der erste Schritt zur Überwindung dieses Systems besteht darin, es ans Licht der Öffentlichkeit zu ziehen, seine Legitimität zu bestreiten und es zum Gegenstand politischer Auseinandersetzungen zu machen. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, was mit ihren Steuergeldern wirklich geschieht und welche Alternativen es dazu gibt. Im nächsten Schritt geht es darum, dieses destruktive System vom Kopf auf die Füße zu stellen. Das bedeutet zum Beispiel, Subventionen im großen Stil in den sozial-ökologischen Umbau umzulenken und private Immobilienkonzerne in Gemeineigentum zu überführen. Das war der linke Medienspiegel. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blogspot.de. Tschüss.